Die Dichter des Zentralvorstandes des Verbandes der Schriftsteller Koreas schrieben über 200 Gedichte, die die ganze Armee und das gesamte Volk im 200-Tage-Kampf der Treue zur Schaffung der Heldentaten aufrütteln.